Willkommen im Sagencast. Heute die Erziehung des Herakles. Als Amphitryon das hohe Geschick des Knaben aus dem Munde des Seers vernommen hatte, beschloss er, ihm eine würdige Erziehung zu geben. Die Häupter vieler Landschaften versammelten sich, den jungen Herakles zu unterrichten. Sein Vater selbst unterwies ihn in der Fertigkeit, einen Wagen zu lenken. Eurytos lehrte ihn, den Bogen zu spannen und mit Pfeilen zu zielen, und der greise Sohn Apollos, Linos, den Schlag der Leier. Herakles zeigte sich wissensdurstig, aber Härte konnte er nicht ertragen, und der alte Linos war ein grämlicher Lehrer. Als er den Schüler einst mit ungerechten Schlägen zurechtwies, griff der Knabe nach seiner Leier und warf sie dem Hofmeister an den Kopf, dass er tot zu Boden fiel. Amphitryon schickte ihn deswegen auf das Land zum Ochsenhüten. Hier wuchs Herakles auf und tat sich durch seine Behendigkeit und Stärke vor allen anderen hervor. Er war übergroß, Feuerglanz entströmte seinen Augen. Nie fehlte er im Schießen des Pfeiles und im Werfen der Spieße. Als der Jüngling 18 Jahre alt geworden, war er der stärkste Mann Griechenlands, und es sollte sich jetzt entscheiden, ob er diese Kraft zum Guten oder zum Schlimmen anwenden werde.